Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Der Zahnschmerz ist der schlimmste und grausamste unter allen Schmerzen, abgesehen vom Tod. Aulus Cornelius Celsus, römischer Arzt, 1. Jahrhundert nach Christus. Schon in der Antike kauert das Zahnschmerzopfer hilflos vor dem Chirurgen. Vielleicht hat der Unglückliche nicht einmal mehr Kraft genug, um Angst zu haben. Sein ganzer Kopf, das weiß er, wird gleich vor Schmerzen explodieren. Aber es hilft nichts. Mund auf. Bei trübem Licht sucht der Chirurg den entzündeten Zahn. Eine Zange hat er, ein Betäubungsmittel nicht. Jetzt den Zahn dicht an Zahnfleisch gepackt. Gehilfen fixieren den Patienten an Kopf und Armen. Dann wird gezerrt, gezogen und gerissen. Nur mit viel Glück bleiben keine Bruchstücke im Kiefer zurück. Am Ende der Prozedur ist der Zahnkranke ohnmächtig. Zahnschmerzen. Seit der Jungsteinzeit, um etwa 15.000 vor Christus, können Anthropologen durch Schädelfunde belegen, das menschliche Gebiss kriegt gerne Löcher. Karies, eine echte Geißel der Menschheit. Überhaupt gehören Zähne und was ihnen zustoßen kann, zu den ältesten Themen der Menschen. Nachzulesen auch im mesopotamischen Kodex Hammurapi um 1800 vor Christus, einer der ältesten Gesetzessammlungen der Welt. Was kostet ein ausgeschlagener Zahn im alten Babel? Immerhin ein Drittel der Summe eines ausgeschlagenen Auges. Zähne waren immer wertvoll. Man braucht sie zum Kauen, aber auch zum Artikulieren und zum Repräsentieren. Ein Krieger, der nicht ordentlich die Zähne fletschen kann, jagt seinem Gegner keine Angst ein. Zähne waren und sind immer auch Statussymbole. Der Zahnwurm, Dämon der Zahnmedizin. Ebenfalls im alten Babylon taucht zum ersten Mal ein Gespenst in der Geschichte der Zahnmedizin auf, der sogenannte Zahnwurm. Er wird sein fürchterliches Unwesen treiben, bis ihn die erste naturwissenschaftliche Karies-Theorie endlich zur Strecke bringt. Auf der Tontafel fleht das ekelhafte Wesen den Sonnengott an: Lass mich festsetzen im Inneren des Zahnes und gib mir sein Fleisch zur Wohnung. Aus dem Zahn will ich saugen sein Blut und vom Zahnfleisch aus das Mark kauen. So habe ich Zugang zum Zahn. Es gab natürlich auch Parasiten zum Teil im Mund. Christa Habrich, Professorin für Medizin- und Pharmaziegeschichte, in einem früheren Interview. Aber dieser bösartige Wurm, der im Zahn herumtobt und bohrt und so weiter, das ist sehr viel stärker in der Volksmedizin und zwar aller möglichen Kulturen. Die alten Chinesen haben sich den Quälgeist ebenso ausgedacht wie die alten Azteken. Wahrscheinlich, weil ein Zahn mit Löchern an wurmstichiges Obst erinnert. Und langlebig ist er auch, der Wurm. Noch im Jahr 1830 behauptet ein schlesischer Kreisarzt im Berliner Magazin für die gesamte Heilkunde, er habe 2 Patienten von 20 Zahnwürmern befreit. Aberglaube, Volksmedizin und eine Lehrmedizin, die sich um theoretische Grundlagen bemüht, laufen in der Zahnheilkunde lange Zeit mal mit, mal nebeneinander her. Das Fundament, auf dem die ganze westliche Medizin bis in die Neuzeit steht, wird dabei schon in der Antike gelegt. Erste theoretische Erklärungsversuche. Die Vier-Säfte-Lehre. Die Vier-Säfte-Lehre des griechischen Arztes Hippokrates geht davon aus, dass sich im gesunden Körper 4 Kardinalsäfte im Gleichgewicht befinden. Blut aus dem Herzen, Schleim aus dem Gehirn, schwarze Galle aus der Milz und gelbe Galle aus der Leber. Die Säfte stehen für unterschiedliche Qualitäten. Heiß, feucht, kalt, trocken. Der naturphilosophische Hintergrund dazu ist die Lehre von den 4 Elementen: Feuer, Wasser, Luft und Erde. Erkrankt der Mensch, ist also das Gleichgewicht der 4 Säfte außer Kontrolle geraten. Leidet ein Patient unter Zahnschmerzen, versteht ein Hippokratiker das Leiden so: Christa Habrich. dann schweben ihm sicherlich Mischungen vor im Körper, die vom Magen herkommen, zum Beispiel schlechte Ausdünstungen machen und damit die Zähne auch angreifen. Dass also irgendwelche Kochungen oder Fäulungen vor sich gehen, die von den Säften ausgehen, die von einer Disharmonie sozusagen der Säfte im Magen-Darm-Trakt ausgehen können. 2,5 Jahrtausende lang hält sich in der westlichen Lehrmedizin diese naturphilosophische Grundidee über die Vorgänge im Körper. Doch nicht alles, was die antiken Philosophen ergründen, ist messerscharf zu Ende gedacht. So ahnt Aristoteles zwar, dass es einen Zusammenhang geben muss zwischen der Lust auf süße Feigen und Löchern in den Zähnen. Gleichzeitig aber behauptet er, Männer hätten mehr Zähne als Frauen. Warum? Weil Männer angeblich länger leben. Sehr seltsam. Nachgezählt hat er die Zähne offenbar weder bei Männern noch bei Frauen. Wer in der Antike Zahnschmerzen hat, geht also lieber doch nicht zum Philosophen, sondern besser zu einem handwerklich begabten Chirurgen. Der Chirurg ist der Fachmann, der etwa nach sportlichen Faustkämpfen den Unterkiefer wieder einrenkt. Ist der ganze Kiefer dabei zertrümmert worden, kann der Chirurg sogar lose Zähne wieder mit Golddraht fixieren. Die wachsen tatsächlich wieder an. Manchmal jedenfalls. Und Zähne ziehen kann er auch. Im Hippokratischen Buch vom Arzte heißt es: Denn die Instrumente zum Zahnziehen kann der nächstbeste handhaben. Ihre Anwendung scheint mir ja ganz einfach. So viel Zuversicht verdrängt, dass gerade das Zähneziehen in Wirklichkeit hochriskant ist. Das größte Risiko übrigens bis heute noch kann auch sein, bei einem sehr schlechten Zahnzustand, dass ein Teil vom Kiefer mit weggebrochen wird. Und das ist ganz schrecklich. Und ein Risiko war übrigens auch, dass man den verkehrten Zahn gezogen hat. Wenn alles sehr geschwollen ist und Sie fuhrwerken da im Mund herum mit ganz einfachen Zangen oder Hebeln, kann es eben sehr leicht sein, dass Sie auch einen verkehrten erstmal reißen. Natürlich tun die Menschen alles, um die Schmerzen halbwegs zu lindern. Die Heilkundigen arbeiten vor allem mit Räucherungen, etwa mit Bilsenkrautsamen. Auch mit Alraune, Opium und Alkohol versucht man, den Schmerz zu dämpfen. Viel ist das freilich nicht. Wenn aber der Terror der Schmerzen überstanden ist und schon etliche Zähne gezogen oder einfach ausgefallen sind, stellt sich auch in der Antike die Frage nach einer Prothese, zumindest für Reiche. Üblich sind etwa Goldbandprothesen mit Ersatzzähnen von Tieren und Menschen. Kauen kann man damit zwar kaum, aber wenigstens kosmetisch ist das Ergebnis halbwegs befriedigend. Lehrwissen, Volksmedizin, Aberglaube. Dann kommt es Anfang des 13. Jahrhunderts zu einer folgenschweren Entwicklung. Die Kirche drängt die Chirurgen aus ihren Universitäten heraus. Die Lehrmedizin stützt sich von jetzt an auf das Bücherwissen der Antike und auf dessen Verbreitung in Latein. Sie bildet sozusagen Internisten aus. Und die Chirurgen werden für etliche Jahrhunderte Heilkundige auf eigene Faust. Chirurg, griechisch chir, die Hand, ergon, das Werk. Chirurg, Handwerker. Jetzt gibt es für diesen Beruf keine Qualitätsgarantie mehr. Der fähige medizinische Handwerker hat im günstigen Fall sein Handwerk im Krieg gelernt. Doch die Anzahl der Quacksalber und Betrüger ist unüberblickbar. Vor allem das einfache Volk hat kaum Zugang zu einer handwerklich halbwegs soliden Versorgung bei Zahnschmerzen. Es behilft sich zum Beispiel mit Bannsprüchen an der Tür. Zahnschmerz, bleib aus. Ich bin nicht zu Haus. Oder man greift zu völlig verzweifelten Mitteln. Stiert man sich mit einem rostigen Nagel im schmerzenden Zahn herum und wirft darauf den Nagel an einen Ort, wo weder Sonne noch Mond hinscheint, so wird das Zahnweh aufhören. Und völlig verrückt ist dieser Rat. Wenn man Zahnschmerzen hat, muss man 3-mal um die Kirche laufen und nicht an den Fuchs denken. Oder die Menschen setzen auf Rezepte aus der sogenannten Dreckapotheke. Ihre Basis sind menschliche und tierische Exkremente plus weitere Zutaten. Berüchtigt ist die große Zusammenschau des Eisenacher Hof- und Stadtarztes Christian Franz Paulini. 1696 veröffentlicht er seine heilsame Dreckapotheke. Also legte jenes Bauernweib ihrem Jungen in großem Zahnweh ein Pflaster von seinem eigenen Kot, mit Kamillenblumen vermischt, übern Backen, und binnen kurzer Zeit wird er von aller Pein befreit. Offenbar scheint alles besser, als sich einem Zahnbrecher ausliefern zu müssen. Und der heißt wirklich so, auch wenn er etwas Brauchbares gelernt hat. Zum Beispiel versucht der gute Behandler vor einer Extraktion, den entzündeten Zahn noch etwas zu lockern, damit der Kieferknochen heil bleibt. Dazu gibt es sinnvolle Ätzmittel, etwa Arsen oder auch Kapern. Nur wird der biedere Zahnbrecher, unterwegs auf seinem Holzkarren, kaum Kapern im Angebot haben. Die Zahnbrecher fahren meist übers Land. Sinnvoll schon deshalb, weil sie sich oft genug schnell aus dem Staub machen müssen. Nicht jeder Eingriff gelingt. Und vor allem sind viele Zahnbrecher schlicht Betrüger. Ein Beispiel. Der Scharlatan auf den Märkten hat einen Genossen, dem vorher ein loser Zahn in eine Zahnlücke gestellt wurde, mit einem Säckchen Hühnerblut umgeben. Wenn der Scharlatan nach einem Patienten ruft, dann meldet sich der Genosse und stellt sich für die Extraktion zur Verfügung. Danach wird der staunenden Masse das Resultat gezeigt. Neben Betrug ist schlichte Unwissenheit das größte Problem der Zahnheilkunde. Sogar an höchster Stelle ist man im Fall des Falles mit dem Latein schnell am Ende. Papst Johannes der 21. beginnt seine Karriere im 13. Jahrhundert als Medizinprofessor. Er empfiehlt bei Zahnschmerzen, den Zahn eines Toten am eigenen schmerzenden Zahn zu reiben. Das ist keine Scharlatanerie, sondern Aberglaube. Hilft auch das nichts, empfiehlt er zur heiligen Märtyrerin Apollonia zu beten. Apollonia ist die Schutzheilige für alle Zahnleidenden. Sie war ein Opfer der antiken Christenverfolgungen. Angeblich hat man ihr mit einer glühenden Zange alle Zähne ausgerissen. Auf zahllosen Andachtsbildern hält Apollonia deshalb eine Zange in der Hand. Und in ganz Europa werden ihre Reliquien aufbewahrt. Leichen, Zucker, Mikroskope. Neue Möglichkeiten, neue Gefahren. Dennoch beginnen sich in der frühen Neuzeit Fortschritte abzuzeichnen. Am Behandlungsangebot für jedermann ändert sich dadurch zwar noch nichts, aber das naturwissenschaftliche Denken in der Medizin bekommt solidere Grundlagen. Nun werden zum ersten Mal an den Universitäten Leichen seziert. Ein großer Durchbruch. Christa Habrich. Das war sicherlich vor allem im Hinblick auf die deskriptive Naturwissenschaft, dass man also alle Organe genau untersucht hat, ihren Bau bis ins Kleinste studiert hat. Aber der Anfang, eine exakte Beschreibung der Anatomie, losgelöst von den Texten, sondern an der Leiche, an dem Körper, das war das Neue und das hat der Medizin natürlich einen großen Schub gegeben. Zum ersten Mal seit der Antike gibt es neue, viel bessere anatomische Illustrationen vom Menschen, ganz neue Lehrbücher entstehen. Und gleichzeitig sorgt die Erfindung des Buchdrucks für eine rasante Verbreitung der neuen Ansichten vom Menschen. Das neue Zentrum für medizinische Forschung wird das italienische Padua. Sogar Anatomie und Chirurgie gehören hier zur Universitätsausbildung. Dort veröffentlicht 1570 Girolamo Fabrizi d'Aquapendente seine Opera Chirurgica. Darin empfiehlt er immerhin schon diese Therapie zur Kariesbehandlung. Erst lege man ein silbernes Trichterlein in das Löchlein des Zahnes hinein. Alsdann tue man in das Trichterlein entweder Schwefelöl oder Vitriolöl oder lass sonst ein anderscharf Wässerlein tropfenweise hineinfallen. Alsdann kann man solches Löchlein mit einem glühenden Instrumentlein andüpfen. Wann nun dies geschehen, so folgt alsdann die vierte Operation darauf, die zur Versorgung das eingebrannte Löchlein mit Goldblättlein ausfüllet. Hier ist also die Urgeschichte der Plombe beschrieben. Und vor allem, der löchrige Zahn soll nicht mehr ausgerissen, sondern erhalten werden. Solches Wissen überwindet bald auch die nächste Hürde, die lateinische Sprachbarriere. Kaum ein Zahnbrecher spricht Latein. Kein Wunder also, dass der erste schriftliche Leitfaden zur Zahnheilkunde in deutscher Sprache zum Renner wird. Der Zähne Arznei erscheint 1530 und erlebt sofort etliche Auflagen. Der Autor ist unbekannt, ist aber sicher ein Arzt. Zahnschmerzen erklärt er einerseits nach der Vier-Säfte-Lehre. Aber tatsächlich taucht auch in seinem Buch noch der Zahnwurm auf. In anderer Hinsicht ist er allerdings hochmodern. Als Hauptgrund für Zahnverfall und Zahnschmerzen ahnt er bereits mangelnde Zahnhygiene. Denn inzwischen wird Europa von einem wahren Zahngift überschwemmt. Aus der neuen Welt kommt durch Zuckerrohr massenhaft Süßes auf den Tisch. Die Folgen machen gerade vor den Vornehmsten nicht Halt, die das Gift in rauen Mengen genießen. Schrecklich sind die Qualen des prominentesten Zahnschmerzgeplagten der Geschichte. Ludwig XIV., der Sonnenkönig, hat sich mit Süßigkeiten bereits mit 40 Jahren die Zähne ruiniert. Bald darauf leidet er an einem Kieferabszess. Die schlechte Verfassung des linken Oberkiefers machte ihm Beschwerden. Sämtliche Zähne waren ihm auf dieser Seite gezogen. Und es war danach ein Loch im Kiefer übrig geblieben, durch das ihm bei jedem Trinken und Gurgeln das Wasser aus der Nase wie aus einer Fontäne herauslief. Das Loch war durch Abriss des Oberkieferknochens, der mit dem Zahn herausgezogen war, entstanden. Der Knochen in der Umgebung des Loches war kariös und es entleerte sich jauchige Flüssigkeit von üblem Geruch. Die Ärzte konstruieren ein speziell angepasstes Brenneisen. Am 10. Januar setzte man 14 Mal das Brenneisen an, und Herr Dubois, der es handhabte, schien erschöpfter als der König, der es erdulden musste. Die Tortur hat mit der Zeit Erfolg. Nach fast einem Jahr schließt sich das Zahnfleisch über dem angegriffenen Knochen. Es sind Amateurwissenschaftler, die zur selben Zeit im späten 17. Jahrhundert frischen Wind in die Medizingeschichte bringen. Marcello Malpighi und Antoni van Leeuwenhoek erfinden das Mikroskop. Durch die Kombination unterschiedlicher Linsen kommt auf einmal eine Welt ans Licht, von der man bisher keine Ahnung hatte. 1675 findet Leeuwenhoek im Zahnbelag Animalcula kleine bewegliche Tierchen, also Bakterien. Was die wohl anstellen? So weit ist man freilich noch nicht. Zahnarzt. Ein Beruf entsteht. Mit solchen Entdeckungen wächst langsam auch wieder das Interesse an einer geregelten Ausbildung für Chirurgen und Zahnärzte. Der schwer geprüfte Sonnenkönig beschließt um 1700, dass die Pariser Chirurg-Dentiste zu den Wundärzten gehören sollen. Das heißt, sie brauchen endlich eine ordentliche Prüfung. Auch in Deutschland gibt es bald geregelte Ausbildungen für Chirurgen und Zahnheilkundige. Zum Beispiel Philipp Pfaff, Hofarzt Friedrichs des Großen. Seine Chirurgenlehrzeit schließt er mit einer Prüfung ab. Danach 7 Jahre Gesellenzeit, während der er auch als Feldscher im Krieg dient. Dann wieder eine Abschlussprüfung vor dem Collegium Medico Chirurgicum in Berlin. Und nochmal ein Operationskurs am Anatomischen Theater mit Prüfung. Mit 31 Jahren darf er schließlich in Berlin eine Barbierstube eröffnen. An die Universitäten kommt die Zahnmedizin allerdings erst sehr spät. Christa Habrich. Ab der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts wurde die Zahnheilkunde zunächst wurden die zur philosophischen Fakultät gegeben, aber dann wurden sie an die medizinische Fakultät geholt und es wurde ein eigenes Spezialfach, eine junge, aber sehr, sehr dynamische Disziplin. Zahnmediziner zunächst als Philosophen? Der Grund ist tatsächlich noch immer der Dünkel der klassischen Universitätsmediziner gegenüber den Handwerkern. Doch die Fortschritte in der Zahnmedizin sind inzwischen überwältigend. Das neue gelobte Land für gute Praktiker sind die USA. Zähne. Jede Person, die willens und bereit ist, sich ihre Vorderzähne ziehen zu lassen, soll sich bewerben in Maiden Lane Nummer 28. Ein großzügiger Preis wird bezahlt. 4 Guineas für jeden Zahn. Ein Inserat in der New York Gazette von 1782. 4 Guineas, etwa $5. Ein Habenichts scheint da tatsächlich in Versuchung zu geraten. Solche menschlichen Zähne wandern auch in die Unterkieferprothese George Washingtons. Auf der Prothese ist sogar der Name des Zahnarztes eingraviert, John Greenwood. Der Meister hat solche Prothesen häufig nur auf schriftliche Bestellung hin angefertigt und dann dem Auftraggeber mit der Post geschickt, ohne Anprobe. Riskanter noch sind die Versuche, Fremdzähne direkt zu transplantieren. Der Schotte John Hunter empfiehlt für solche Versuche, den Spender gleich in der Praxis zu behalten. Passt der erste gezogene Zahn dem Empfänger nicht, muss gleich ein zweiter gezogen und anprobiert werden. Festwachsen wollen solche transplantierten Zähne freilich kaum. Doch der größte Durchbruch in der Zahnmedizin ist mit dem Namen Horace Wells verbunden. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts albert die feine Gesellschaft an der Ostküste in den USA auf Lachgas- und Ätherpartys herum. Die Medizinhistorikerin Christa Habrich. Er war aber der Erste, der erkannt hatte, das ist der neue Weg, um mit schmerzfreiem Patienten eine Zahnextraktion zu machen. Im Selbstversuch betäubt sich Wells mit Lachgas und lässt sich einen Weisheitszahn ziehen. Nicht einmal den Stich einer Nadel will er gespürt haben, sagt er anschließend. Jetzt ist das große Tor aufgestoßen. Für die gesamte Chirurgie hat das Zeitalter der Anästhesie begonnen. Endlich können Chirurgen und Zahnärzte ihr inzwischen enorm gewachsenes anatomisches Wissen in die Praxis umsetzen. Und schließlich ist es auch um die Vier-Säfte-Lehre geschehen. 1896 löst Willoughby Dayton Miller endlich das Rätsel der Zahnkaries. Es sind die Bakterien in der Mundhöhle, die aus Zucker- und Stärkeresten des Essens Säure bilden, die wiederum den Zahn angreift. Nun heißt der Zahnwurm endgültig Karies. Und noch eine Station. Die erste Fußtretbohrmaschine wird 1871 in Amerika entwickelt. Sie läuft mit 2000 Umdrehungen in der Minute. Und die Patienten sind begeistert, behaupten jedenfalls die Zahnärzte. Was fehlt noch? Die erste Betäubungsspritze gibt es 1914. Der Zahnschmerz, der schlimmste und grausamste unter allen Schmerzen, abgesehen vom Tod, hat seinen ungeheuren Schrecken verloren.